Moin moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Monokultur Revisited. Ich habe gerade mal in die Shownotes reingeguckt von dieser Folge und da steht nach längerer Zeit geröstetem Gehirn aufgrund Corona-Infektion und ihrer Trennung haben es Genie und Flo geschafft, eine neue Folge aufzunehmen. Interessanterweise nenne ich mich da wieder Flo. Und es geht um New Relationship Energy versus Old Relationship Energy. Und wenn ich das lese, dann kommt bei mir schon so ein komisches Gefühl hoch, weil ich weiß, dass ich schreiben oder sagen wollte, ich bin mir gar nicht mehr sicher, so nachdem sich Genie von mir getrennt hat, denn so war es ja. Und ich weiß noch, dass Genie nicht wollte, dass ich das schreibe oder sage. Wir müssen gleich mal reinhören, wie das genau war. Und diese letzten 4 Folgen waren auch die, wo ich meine, mich erinnern zu können, dass wir beide nicht mehr so viel Bock drauf hatten, neue Folgen zu machen. Mal schauen, ob man es hört. Lass uns mal reinhören. Von und mit Genie und Flo. Ich sag tatsächlich wieder Flo. Spannend. Ja, und außerdem haben Flo und ich uns getrennt in der Zeit davor und wir mussten uns jetzt erstmal ein bisschen neu sortieren und wieder ja, schauen, wie das so funktioniert, was Podcast angeht. Aber heute wollen wir eine neue Folge aufnehmen. Das tut ehrlich gesagt ganz schön weh, das nochmal so zu hören, weil das die Phase war, in der ich gedacht habe, okay, jetzt habe ich alles verloren, was ich da an Hoffnungen reingesetzt habe die letzten 1,5 Jahre und der Podcast ist eigentlich alles, was so noch übrig geblieben ist von unserer Beziehung. Und im Endeffekt ging der ja dann auch zu Ende. Genau, der neueste Versuch. Und ihr habt vielleicht gemerkt, dass ich mich nicht mehr Eli nenne, sondern wieder Flo. Ich habe nämlich in der letzten Zeit gemerkt, dass ich Eli total schön finde, aber nur, wenn es geschrieben ist. Ich kann mich irgendwie gesprochen mit Flo weiterhin gut identifizieren. Also wenn ihr uns schreibt oder uns Sprachnachrichten schickt oder was auch immer ihr machen wollt, könnt ihr beides verwenden. Aha, und da ist auch die Erklärung. Ich glaube, ich fahre so ein bisschen hedonistischen Ansatz. Zu sagen, okay, es ist ein positives Gefühl und das habe ich gerne so oft wie möglich. Mhm. Also beides. Ich hätte am liebsten 3 Old Relationship Energy und 5 New Relationship Energy zur gleichen Zeit. Mhm. So, Also das ist etwas, das sich definitiv geändert hat. Das fände ich jetzt überfordernd. Also ich glaube, das würde mich sehr stressen. Also vielleicht schon mal im Vorgriff auf die Abschlussfolge. Ich würde mich nicht mehr als Poly bezeichnen, nicht weil ich nicht mehrere Menschen lieben kann, sondern weil ich das Gefühl habe, es würde mich eher stressen, mehr als eine Liebesbeziehung einzugehen. Und wenn ich die ganze Zeit verliebt wäre in verschiedene Menschen, dann würde mich das genauso stressen. Also einfach von der zeitlichen Kapazität, aber auch von der emotionalen und mentalen Kapazität. Vielleicht wird das irgendwann auch blöd, aber grundsätzlich ist es für mich ein sehr positives Gefühl, New Relationship Energy, das ich gerne spüre, weil ich auch weiß, dass ich dadurch nicht blind für alles andere werde. Mhm. Ich weiß ja, dass es Leute gibt, die dann total blind werden und ich schließe mich da nicht aus, dass es stellenweise bei mir auch so ist, aber grundsätzlich kann ich, glaube ich, dieses Verliebtsein ganz gut einordnen. Mhm. Auch daran würde ich jetzt ein bisschen zweifeln, ehrlich gesagt, denn ich hatte zwischenzeitlich eine Person kennengelernt, die weiter weg wohnt und die auch andere Vorstellungen hatte von Leben mit Kindern etc. Und ich hatte auch echt überlegt, so obwohl ich sie nur kurz gekannt habe, so okay, kann ich dort hinziehen und Kinder selber möchte ich ja nicht, aber vielleicht kann man welche betreuen. Also wenn ich sehr verliebt bin, dann passe ich mich schon auch an und ich würde mich jetzt fragen, was passiert wäre, wenn ich das gemacht hätte und ich dann irgendwann nicht mehr verliebt wäre, ob ich dann so hart auf den Boden gefallen wäre. Ich habe irgendwie zu Hause so meinen sicheren Hafen und wenn ich von einem Date komme, dann kann ich das alles teilen und die andere Person freut sich für mich und ich kann mich austauschen und wenn ich unsicher bin mit der neuen Person, dann habe ich jemanden, den ich im Besten verliebe und der mich im Besten verliebt. Und danach spricht sie noch ganz lange über verletzlich machen und ich weiß noch, wie mich, als sie das erzählt hat, mich das total fertig gemacht hat, weil sie hat ja 1-2 Wochen vorher sich von mir getrennt mit der Aussage, ich bin nicht mehr in dich verliebt oder ich liebe dich nicht mehr und das heißt, während wir diesen Podcast aufgenommen haben und sie diese Idealvorstellung aufbaut, hat sich unsere Beziehung gerade abgebaut. Und das tat sehr weh, denn ich war nicht mehr die Person, bei der sie sich sicher fühlte oder bei der sie verletzlich sein konnte. Ja, ich glaube, das ist total wichtig in allen Beziehungsformen. Also das stimmt, ja. Zeit für sich zu haben und zu gucken, wer man außerhalb von Beziehungen ist. Ja. Ne? Das ist ich würde das nicht so verallgemeinern. Ich glaube, es gibt Menschen, die nur in einer Beziehung wirklich sie selbst sein können und total aufgehen können darin. Ich glaube, es ist nicht die Mehrheit. Ich glaube, für viele Menschen wäre es gut, auch mal zu wissen, wer man selbst ist, auch wenn man in einer langen Beziehung ist. Aber die andere Seite gibt es durchaus auch. Aus Erfahrung kann ich sagen, dass es ein paar Jahre dauert. Dass es so 2-3 Jahre dauert, die gefüllt sind mit New Relationship Energy, bis ich mich mal wieder sehne nach Old Relationship Energy. Jetzt in der Retrospektive kann ich sagen, dass es gar nicht so lange gedauert hat. Also, dass es eine Zeit lang gab, in der ich wirklich viel rumgevögelt habe. Und also nach der Trennung und auch nach dem Auszug. Aber ich dann schon irgendwann gedacht habe, so, oh, jetzt hätte ich gerne wieder eine Beziehung. Und das war so ungefähr ein Jahr nach der Trennung. Also es ist nicht so, dass ich sehr viel Zeit mit New Relationship Energy füllen kann, sondern ich glaube, ich habe mich vielleicht auch ein bisschen in die Richtung verändert, dass ich gerne ein bisschen mehr Commitment brauche als früher. Ich habe nicht mehr so Lust, da so viel Zeit reinzustecken, immer wieder neue Leute kennenzulernen. Mhm. Das ist mir irgendwie zu stressig, glaube ich. So. Ja, ist witzig, weil für dich ist es stressig, für mich ist es gar nicht stressig, im Gegenteil. Mhm. Ich weiß nicht, ob sich das geändert hat oder ob es damals auch schon so war, dass ich mich da so ein bisschen überfordert habe. Es kann ja auch beides sein, stressig und aufregend. Und ich bin jetzt auch mit Grund auf keine Dating-Plattform angemeldet. Nicht nur, weil ich irgendwie nicht suche, sondern auch, weil mir dieses Dating irgendwie zu stressig ist. Auf der anderen Seite habe ich aber auch nichts dagegen, Menschen kennenzulernen, mit denen ich was anfangen kann. Aber diese Suche danach wäre mir eben zu stressig. Die Aufregung mag ich aber natürlich trotzdem. Ich glaube, man kann da auch so ein kleiner Adrenalin-Junkie von werden, wenn man das sehr viel macht. Das heißt, man kann gar nicht mehr ohne, weil die neuen Personen werden immer direkt relativ schnell langweilig, oder? Ja. Das kann ich mir vorstellen. Man kann auch in so ein Muster fallen. Klar. Wenn man das so sehr inflationär macht, dass man irgendwann nur noch so den nächsten Kick sucht. Ja. Also erstmal, was ist denn inflationär in der Hinsicht? Also wenn jemand irgendwie 3-4 Dates die Woche hat mit 3-4 verschiedenen Personen, dann ist das vielleicht viel, aber es ist ja trotzdem total valide. Und inflationär wertet so ein bisschen ab, habe ich das Gefühl. Also finde ich gerade irgendwie so zweifelhaftes Wording. Und ich bin auch nach der Trennung von Genie oder auch schon vorher mal in sowas reingerutscht, dass ich unbedingt Menschen kennenlernen wollte und auch kennengelernt habe und dann mit denen Sex hatte. Und nach 1-2 Wochen war die Menschen eigentlich nicht mehr interessant. Und das ist schade, weil ich glaube, damit habe ich auch einiges verpasst, nämlich diese Menschen zu wertschätzen oder vielleicht auch, ohne dass ich mit denen Sex habe, eine Lektion für mich dabei rauszuziehen. Ich bin da total eifersüchtig, was sich bei Marcel gezeigt hat, weil wir haben vorher extrem viel Zeit miteinander verbracht, eigentlich jeden Tag. Ja. Und verbringen wir auf einmal nicht mehr jeden Tag miteinander. Ja. Das heißt, Zeit geht von unserem Kontingent ab für eine neue. Und das hat mich ganz schön fertig gemacht. Auch. Ja. Eigentlich geht Zeit von meinem Kontingent ab. Da muss ich doch nochmal einhaken, denn das ist Quatsch. Also es geht keine Zeit von Genies Kontingent ab, zumindest nicht, solange sie das nicht will. Sie verfügt ja alleine über ihre Zeit. Und sie hat entschieden, auch Zeit mit einer zweiten Person zu verbringen und diese Zeit dann offensichtlich mit mir weniger zu verbringen. Jetzt kann man selbstverständlich argumentieren, dass ich kein Anrecht auf ihre Zeit habe. Natürlich, habe ich auch nicht. Aber wenn man unsere Beziehung vorher, also vor Marcel und nach Marcel anguckt, dann haben wir nach Marcel natürlich weniger Zeit verbracht. Und das ist das, was ich miteinander verbracht. Und das ist das, was ich gemeint habe. Nämlich, wir haben vorher mehr Zeit gehabt und dann ist diese Zeit abgegangen von unserer Beziehung, die Genie jetzt mit Marcel verbringt. Das heißt, es geht überhaupt nicht von Genies Zeit ab, sofern sie das nicht möchte. Wenn man zusammen in einem Bett schläft oder so. Ich meine, jeder von uns will mal alleine schlafen. Das war schon immer so und das fühlt sich auch gut an. Und dann kam jetzt in dem Fall Marcel dazu und dann habe ich quasi nicht mehr nur so die Hälfte mit dir in einem Bett, sondern wenn wir jetzt sagen, einen Tag Marcel, einen Tag ich, einen Tag schläfst du alleine, dann habe ich plötzlich nur ein Drittel und das ist weniger. Und das macht mich ganz schön eifersüchtig. Mhm. Also es verletzt mich auch dann, wenn sich sowas ändert, durch jemanden Dritten. Ja. Ui, hier werde ich gerade ganz schön aufgebracht. Und ich glaube, das ist schon ein bisschen ein Vorgeschmack darauf, wie sich das entwickelt zwischen uns vielleicht, weil wir doch sehr unterschiedliche Haltungen haben und ich gemerkt habe, dass ich natürlich dann ärgerlich bin, wenn ich das Gefühl habe, jemand Drittes kommt in meine Beziehung rein und dadurch wird meine Beziehung weniger und wird letztendlich dann beendet. Aber das genaue Gegenteil hatte ich auch in der Zeit ganz oft, dass als ihr beide so hardcore viel gedatet habt, dass ich dachte, okay, was zur Hölle, ich kann mir die ganzen Namen nicht merken, es ist mir alles viel zu viel, ich weiß nicht, alle 2 Tage ist irgendjemand auf dem Date oder 3 Tage in Folge und ich denke mir so, okay, und was ist jetzt mit mir so? Mhm. Und ich habe kein einziges Date gehabt in der Zeit. Das ist ungefähr genau das Gegenteil von dem, was du gerade beschrieben hast. Ich habe einfach gar kein einziges Date gehabt, ihr habt beide gedatet so. Das ist aber auch Quatsch. Also ja, es gab Zeiten, da Marcel und ich auch viel gedatet, aber dass Jeannie sich darüber beschwert, dass wir so viel daten, das liegt ja nicht an uns. Also die haben mir nicht gesagt, nee, du darfst nicht daten, sondern sie hat sich aktiv dafür entschieden, nicht zu daten. Sie hätte ja auch sagen können, so, ich werde jetzt meine Zeit weniger mit euch verbringen, nämlich vielleicht nicht jeden von euch 2-mal die Woche sehen, sondern noch einmal, hypothetisch, und dafür 2 Dates die Woche ausmachen. Das kann man ja auch machen, aber dafür, das ist ja nicht in Marcells oder meiner Verantwortung, sondern nur in ihrer. Ich glaube, es ist auch ganz gut, sich immer mal wieder, selbst in der New Relationship Energy oder auch in der Old Relationship Energy, bewusst zu machen, dass man ein Subjekt ist, ein eigenständiges Individuum und auch Zeit für sich haben kann und haben muss. Auf jeden Fall. Und eigene Interessen haben, die nicht nur mit dem Partner oder der Partnerin zusammenhängen. Hier mache ich so ein bisschen an den gleichen Fehler, wie Jeannie ihn vorhin gemacht hat, nämlich, dass ich davon ausgehe, dass es für alle Menschen gilt, dass sie eigene Interessen abseits von der Partnerschaft haben müssen, was ja nicht so sein muss. Aber was ich wichtig finde, hier zu betonen in vielerlei Hinsicht, ist, dass jeder Mensch Subjekt ist und nicht Objekt. Also, dass man selbst bestimmt sagen kann, wie viel Zeit verbringe ich in welcher Beziehung, wie viel Zeit verbringe ich mit mir selbst, welche Beziehungen möchte ich haben und wie intensiv sollen die sein, wie viele Emotionen stecke ich da rein. Das hat mir ganz viel geholfen in vielen Beziehungen, also auch in den abseits von Partnerschaften, denn das ist eine Form von Selbstermächtigung, sich das immer wieder klarzumachen. Sich nicht abhängig machen vom abhängig anderen. Abhängig machen ist, ja, genau. Ich glaube, dann trifft einen das richtig hart. Ja, so. Genau. Das fasst, glaube ich, ganz gut Jeannies und auch meine Meinung damals oder auch als wir uns kennengelernt haben zusammen, nämlich, dass man Beziehungen eingeht mit dem Hauptziel, sich nicht abhängig zu machen. Ich glaube, diese Angst vor Abhängigkeit war eine große Triebkraft für mich, auch in diese Beziehungsanarchie reinzugehen. Und im Endeffekt hat es aber nur dazu geführt, dass ich die Augen davor verschlossen habe, wie sehr ich mich denn abhängig gemacht habe von Jeannie und von der WG und von im Prinzip allem. Und jetzt weiß ich, dass Beziehungen immer eine Art von Abhängigkeit bedeuten und dass wenn man Commitment eingehen will, wenn man Verantwortung übernehmen will, dann ist man immer einen bestimmten Punkt abhängig voneinander. Und es ist okay, das Leben besteht aus lauter Abhängigkeiten. Damit endet die Folge auch schon wieder und ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass ich ein bisschen weniger kommentiert, es ist doch fast eine Viertelstunde geworden und zum Ende der Folge hin ist sie auch besser geworden. Ich würde sie trotzdem jetzt nicht unbedingt empfehlen, nochmal anzuhören. Ich glaube, ich habe alles dazu gesagt, was es zu sagen gibt, aber diese Folge war so ein bisschen der Anfang vom Ende. Die nächsten Folgen werden dann auch ein bisschen kürzer, also die nächsten Originalfolgen und ich glaube, unsere letzte Folge ist dann nur 20 Minuten lang. Ja, wir hören uns nächste Woche. Stay tuned und bis dahin.